Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. And we are now going to verse 13. Wir kommen nun zu Vers 13. And he has given us his spirit within us. Und er hat uns seinen Geist in uns hineingegeben. So that we can have the assurance that he lives in us and that we live in him. Damit wir die Gewissheit haben, dass er in uns lebt und dass wir in ihm leben. Isn't it interesting? He uses again the same phrase of living in us and living in him. Ist es nicht interessant, dass Johannes denselben Satz noch einmal verwendet, dass er in uns lebt und wir in ihm leben? So we have two ways of knowing that we are in him and that he is in us. Wir haben also zwei Möglichkeiten zu wissen, dass wir in ihm sind und dass er in uns ist. The first thing is by the Holy Spirit. Die erste ist durch den Heiligen Geist. The second way is by constantly being loved and giving this love away. Die zweite Möglichkeit besteht darin, ständig geliebt zu werden und diese Liebe weiterzugeben. I wonder if John is thinking in the same lines as Paul was thinking when he wrote this. Ich frage mich, ob Johannes in die gleiche Richtung dachte wie Paulus, als er schrieb, that the love of God has been poured out into our hearts by the Spirit. Dass die Liebe Gottes durch den Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde. Now think. Denk mal darüber nach. If in my heart has been the release of God's love through the Holy Spirit, wenn Gottes Liebe durch den Heiligen Geist in meinem Herzen freigesetzt wurde. Now that Spirit who's brought the love into my heart is the evidence that I live in him and he lives in me. Dann ist genau dieser Geist, der die Liebe in mein Herz gebracht hat, jetzt der Beweis dafür, dass ich in ihm lebe und er in mir lebt. So you can't separate God's love from God's Spirit. Man kann also die Liebe Gottes nicht von Gottes Geist trennen. What is the fruit of the Spirit? Was ist die Frucht des Geistes? The fruit of the Spirit is love. Die Frucht des Geistes ist Liebe. There is not nine fruits of the Spirit. There's only one fruit in the Greek. It's in the singular. Es gibt nicht neun Früchte des Geistes. Es gibt nur eine Frucht. Im Griechischen steht sie im Singular. It's not the fruit of your effort. Es ist nicht die Frucht deiner Bemühungen. It's not the fruit of you becoming a good Christian. Es ist nicht die Frucht davon, dass du ein guter Christ wirst. It is so sad to me how a lot of Christians have misinterpreted Galatians chapter 5. Es ist so traurig für mich, wie viele Christen Galater 5 falsch auslegen. And I explain this in my book Freedom from the Power of Sin. Ich erkläre dies in meinem Buch Befreit. If you really think, überleg mal, if the fruit of the Spirit is love, wenn die Frucht des Geistes Liebe ist, that means love separated from the Spirit doesn't even exist. Bedeutet das, dass Liebe getrennt vom Geist gar nicht existiert. But it also means if the Spirit is in me, there is the love in me. Es bedeutet aber auch, dass, wenn der Geist in mir ist, auch Liebe in mir ist. How does fruit grow? Wie wächst eine Frucht? If you look at any tree, there's never any fruit growing because the tree makes a lot of effort. Wenn du dir einen Baum anschaust, wirst du nie eine Frucht wachsen sehen, weil der Baum sich sehr anstrengt. And yet, most Christians that I know have interpreted Galatians chapter 5 in that way. Dennoch interpretieren die meisten Christen, die ich kenne, Galater 5 auf diese Weise. By the power of the Holy Spirit, we have to constantly deny the flesh and fight this war. Durch die Kraft des Heiligen Geistes müssen wir dem Fleisch ständig widerstehen und diesen Kampf führen. And the Bible says the flesh wars against the Spirit, and we are in this terrible fight. Die Bibel sagt, dass das Fleisch gegen den Geist kämpft und wir befinden uns in diesem schrecklichen Kampf. Yes, the Bible does say that. Ja, das steht in der Bibel. The question is not, does the Bible say that? The question is, what does the Bible mean when it says that? Die Frage ist nicht, ob das in der Bibel steht. Die Frage ist, was die Bibel damit meint. And from the whole context of Galatians chapter 5, actually putting that scripture in the whole context of the letter of Galatians. Aus dem gesamten Kontext von Galater 5, genauer gesagt, aus dem gesamten Kontext des Briefes an die Galater, I've come to an understanding. Ergibt sich für mich die Erkenntnis, that it's not at all our effort to use the Holy Spirit to overcome sin. Dass es überhaupt nicht unsere eigene Anstrengung ist, den Heiligen Geist zu nutzen, um die Sünde zu überwinden. It is simply trusting that the Holy Spirit has already done the work. Es geht einfach darum, darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist die Arbeit bereits getan hat. That's the real struggle. Das ist der eigentliche Kampf. The flesh wants to overcome the sin itself. Das Fleisch möchte die Sünde aus eigener Kraft überwinden. Because in that context the flesh is not your sinful nature, it's your natural man. Denn in diesem Zusammenhang bedeutet das Fleisch nicht deine sündige Natur, sondern deinen natürlichen Menschen. Because when the Bible uses the word flesh, it has many meanings depending on the context. Denn wenn die Bibel das Wort Fleisch verwendet, hat es je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Sometimes it means your body. Manchmal ist damit dein Leib gemeint. It says Jesus came in the flesh. Denn es heißt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Sometimes it actually means your sinful nature. Manchmal ist damit tatsächlich deine sündige Natur gemeint. But sometimes it means just your natural way of thinking. Aber manchmal ist damit einfach deine natürliche Denkweise gemeint. And in Galatians 5, the natural way of thinking is, I have to fight to get victory over sin. In Galater 5 ist die natürliche Denkweise, dass ich kämpfen muss, um den Sieg über die Sünde zu erlangen. But the Spirit says, no, you have to trust that everything is already done. Aber der Geist sagt, nein, du musst darauf vertrauen, dass alles bereits getan ist. And there is this permanent fight from your flesh, your natural man, who wants to do something to have victory over sin. Es gibt diesen ständigen Kampf zwischen deinem Fleisch, deinem natürlichen Menschen, der etwas tun will, um den Sieg über die Sünde zu erringen. And your spirit man that says, look, everything is settled. Und deinem Geist, dem inneren Menschen, der sagt, alles ist erledigt. And he's joined by the Holy Spirit. Und der Heilige Geist stimmt mit ihm überein. Therefore, a tree doesn't do anything to bring fruit except surrender. Deshalb tut ein Baum nichts, um Früchte hervorzubringen, außer sich hinzugeben. The tree surrenders to the soil, surrenders to the sunlight, surrenders to the environment, and fruit grows. Der Baum gibt sich dem Boden hin, gibt sich dem Sonnenlicht hin, gibt sich seinem Umfeld hin, und es wachsen Früchte. And John says that God has given us the Spirit, and that's the assurance that we abide in Him and He abides in Him. Johannes sagt, dass Gott uns den Geist gegeben hat, und das ist die Gewissheit, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. And the Spirit has brought God's love into our heart. Und der Geist hat die Liebe Gottes in unsere Herzen gelegt. So as long as you live in surrender to the wonderful Spirit of God, who's brought the incredible love of God into my heart. Solange du also in Hingabe an den wunderbaren Geist Gottes lebst, der die unfassbare Liebe Gottes in dein Herz gelegt hat. I can live in the permanent assurance that I'm in Him, He's in me, everything is just fine. Kannst du in der ständigen Gewissheit leben, dass du in ihm bist, er in dir ist und alles in Ordnung ist. And then I will experience John 15 and bring a lot of fruit. Dann werden wir Johannes 15 erleben und viel Frucht hervorbringen. And of course, there's no greater fruit than love. Und natürlich gibt es keine größere Frucht als die Liebe. And I will be back with you tomorrow. Ich bin morgen wieder da.